Erst im 11. Jahr sprach Gott zu mir. Es war der erste Tag im Monat. Zweiter Gott sagte, Tyrus lacht über Jerusalem. Tyrus denkt, jetzt bin ich reich und mächtig. Dritter Gott sagt, ich bin gegen dich, Tyrus. Viele Völker kommen wie große Wellen gegen dich. Vierter, sie machen deine Mauern kaputt. Ich fege den Staub weg. Du wirst ein nackter Felsen. Fünfter, Fischer werden dort ihre Netze trocknen. Andere Völker nehmen alles weg. Das sagt Gott. Sechster, die kleinen Städte am Land sterben durch das Schwert. Dann wissen alle, ich bin Gott. Siebter Gott sagt, ich schicke König Nebukadrezar aus Babel. Er kommt mit Pferden und Wagen von Norden. Achter, er tötet die Menschen in den kleinen Städten. Er baut Wälle gegen deine Stadt. Neunter, er schlägt mit schweren Balken gegen deine Mauern. Er macht deine Türme mit Eisen kaputt. Zehnter, viele Pferde kommen. Es gibt sehr viel Staub. Die Mauern zittern vor dem Lärm der Wagen. Elfter, die Pferde laufen über alle Straßen. Er tötet dein Volk mit dem Schwert. Zwölfter, die Feinde nehmen dein Geld. Sie werfen Steine und Holz ins Meer. Dreizehnter, deine Lieder hören auf. Niemand spielt mehr Musik in der Stadt. Vierzehnter, du wirst ein nackter Felsen. Niemand baut dich wieder auf. Das sagt Gott. Fünfzehnter, Gott fragt, werden die Inseln nicht zittern? Du fällst und die Menschen schreien. Sechzehnter, die Könige am Meer haben große Angst. Sie ziehen ihre teuren Kleider aus. Siebzehnter, sie singen ein trauriges Lied. Sie sagen, die starke Stadt am Meer ist weg. Achtzehnter, jetzt zittern die Inseln. Du bist gefallen. Die Menschen auf dem Meer sind traurig. Neunzehnter, Gott sagt, ich mache dich leer. Viel Wasser wird über dich fließen. Zwanzigster, du gehst tief nach unten zu den Toten. Niemand wohnt mehr bei dir. Einundzwanzigster, du wirst ganz zerstört. Man sucht dich, aber man findet dich nie mehr.